O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Du liebtest die Welt, nahmst der Sünde dich an. Dein Sohn hat sein Leben zum Opfer geweiht. Der Himmel steht offen zur ewigen Freud. Preist den Herrn, preist den Herrn, erde Herr diesen Schall. Preist den Herrn, preist den Herrn, Völker freuet euch all. O komm zu dem Vater, in Jesus mir nahn, uns gibt ihm die Ehre, der Großes getan. O große Erlösung, erkauft durch sein Blut, dem Sünder, der glaubt, kommt sie heute zu. Die volle Vergebung wird jedem zuteil, der Jesus erfasset das göttliche Heil. Preist den Herrn, preist den Herrn, erde Herr diesen Schall. Preist den Herrn, preist den Herrn, Völker freuet euch all. Zu dem Vater in Jesus mir nahm, uns gibt ihm die Ehre, der Großes getan. Wie groß ist sein Lieben, wie groß ist sein Tun, wie groß unsere Freude in Jesus zu ruhen. Doch größer und reiner und höher wird's sein, wenn jubelnd und schauend wir droben ziehen ein. Preist den Herrn, erde Herr diesen Schall. Preist den Herrn, Völker freuet euch all. O kommt zu dem Vater in Jesus mir nahm, uns gibt ihm die Ehre, der Großes getan.